Schläfst du schon? Ja, eigentlich schon. Aber ich hab noch so einen Gedanken, der mir durch den Kopf kreist. Was denn für einen? Ich frag mich, was Nostradamus eigentlich mit der Glühbirne zu tun hat. Ja, hat er die nicht auch vorhergesagt? Aber warte, nee, das hast ja alles nicht eingetroffen, was der vorhergesagt hat. Ist nichts eingetroffen, was der vorhergesagt hat. Eigentlich ist das, das war eigentlich der erste Wirtschaftler der Zeit, ne? Macht Vorhersagen, die eh nicht eintreffen. Und das ist ja so ähnlich, wie wenn ich sage, ah, ich bin jetzt der große Johannes, ja? Und sage voraus, dass im Jahr 3950 es eine geheime Organisation gibt, die versucht, Anomalien im Raumzeitkontinuum. Ja, man merkt, ich bin schon ein bisschen müde. Ist auch schon spät. Ja. Hier bildet. Ja, und versucht, die Zeitrisse zu kitten in verschiedenen Universen. So, und dann werde ich ganz reich. Oder war Nostradamus reich? Das weiß ich nicht, aber berühmt ist er halt auf jeden Fall geworden, ne? Ich meine, reich waren ja die wenigsten damals. Aber es ist halt die Frage, warum ausgerechnet Nostradamus und seine Bücher uns, ich bin auch schon müde, erhalten geblieben sind. Also, weil... Das ist ja ähnlich wie diese Babylon-Geschichte. Nee, wie heißt die? Hanoi. Hanabi. Nee. Diese drei Säulen, wo so Ringe drauf sind. Ja. Yeah. Kennst du die? Nee. Ach doch, wo du so rumstapeln musst? Genau. Nee, warte. Und das doch, ja, die Türme von Hanoi. Genau. Die Türme von Hanoi, ja. Genau. Und wenn, man sagt ja irgendwie, die Welt geht unter, wenn das Letzte richtig gesetzt wird oder so. Okay. Und jeder, der da dran vorbeikommt, darf irgendwie zwei Ringe umsetzen. Ja. Oder fünf oder keine Ahnung. Ja. So. Ja, aber machen das Menschen? Ja. Als Tourismusattraktion. Ja, aber es ist doch... Also wenn auch nur am mindesten die Chance besteht, dass die Welt davon untergeht, dass irgendwann mal irgendwer den letzten Ring da umsetzt, da lasse ich doch die Finger davon. Es ist doch so, wie da ist ein großer roter Knopf, wo drauf steht, wenn er hier drauf drückt, explodiert die Erde und dann drückt man drauf. Ja, aber dazu gibt es ja tatsächlich wissenschaftliche... es gab mal so eine Webseite, wo ein Knopf drauf war. Mhm. Und wenn man den irgendwie 5 Minuten nicht gedrückt hat, also Ziel des Spiels war es, den 5 Minuten nicht zu drücken. Mhm. Und es gibt aber immer jemanden, der da quasi drauf drückt. Okay. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Also. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, so große rote Knöpfe sind schon attraktiv, das sehe ich ja ein, aber. Oh. Du roter Knopf, du bist so attraktiv. Naja, ist schon so, ne, ist so alarmrot und schreit so, hier nicht drücken, hier drüben, hier nicht drücken. It's so sad. Ja. Genau. Aber es ist halt irgendwie so ein, also die Menschheit hat schon so einen Hang zu diesen Weltuntergangsszenarien, oder? Ja. So, also weil Nostradamus hat ja hauptsächlich Weltuntergang vorhergesagt. Was wäre denn so dein Lieblingsszenario? Für den Weltuntergang? Ja. Ich glaube, irgendwas, was nur uns Menschen trifft, weil wir echt viel verbockt haben, glaube ich. Weiß ich nicht, irgend so ein Superbakterium oder Virus oder sowas, das intelligent genug ist zu sagen, ja, hier Tiere, Pflanzen, lass mal alles in Ruhe. Wir greifen nur Menschen an, die sterben vorzugsweise im Schlaf, weil ich irgendwie im Schlaf sterben ganz sexy finde. So, also nicht Moment, sein, Moment, nicht Moment. Und sowas. Dir geht einer ab dabei, wenn du Leute beim Sterben im Schlaf. Nein. Also die Idee, wenn ich sterbe, schlafe ich und krieg's nicht mit. Also mein eigenes Sterben verschlafen. Ich habe glaube ich, kein Problem damit, tot zu sein, aber sterben kann ja unangenehm sein, je nachdem, auf welche Art man stirbt. Und ich hätte gerne so dieses Einschlafen und einfach nicht mehr aufwachen, ohne dass ja, aber dann verpasst du ja vielleicht den letzten Film, der dir noch, wo dir noch alle Ereignisse dir aufgezeigt werden und so. So das Finale. Ja, das, nee, also das Ding, also dieses, meine Theorie ist ja die von Pratchett, der hat das auch so aufgeschrieben, von wegen diese Idee, dass vorm Sterben das ganze Leben wie ein Film vor einem abläuft. Es ist halt das ganze Leben, so, ne? Also ja, ich befinde mich permanent in der Vorführung. Und da denke ich mir, da kann ich am Ende, wenn der Vorhang fällt, auch schlafen, weil das Ende von dem Film ist meistens sowieso die letzte halbe Kitschminute oder sowas. Braucht kein Mensch. Und ob es da eine Post-Credit-Scene gibt, weiß man ja auch nicht. Ist ja kein Marvel-Film, wo man sich ja darauf verlassen könnte. Aber ja, gut, dass man diese 4 Minuten auf die Credits verzichtet, das kann ich noch nachvollziehen, wer alles am Leben beteiligt war. Aber ne, genau. So dieser grundsätzliche Film, The Best of, die besten 10 Ereignisse deines Lebens, bam, finde ich schon. Weiß ich nicht. Ja? Ja, das ist halt so, wie wenn du ein Computerspiel spielst und kriegst das Ende nicht mit. Also, ob du gewonnen hast oder nicht. Naja, aber du weißt ja, dass du nicht gewinnst letzten Endes. Also, ich finde das jetzt nicht so eine Überraschung, dass man am Ende tot ist. Hat bisher noch keiner was anderes erlebt, sozusagen. Und da denke ich immer so, weiß ich nicht, dann genieße ich die Best-ofs lieber in dem Moment, in dem sie stattfinden und freue mich, wenn noch ein besseres, bestes Erlebnis kommt oder so. Was war denn so dein bestes Erlebnis? Ach, da gab's ein paar. Also so das allererste Mal Achterbahnfahren mit Looping war richtig cool. So dieses Feststellen, ich habe sonst echt kein Gleichgewichtssinn, aber es ist auf der Achterbahn egal. Und während allen anderen kotzübel geworden ist, fand ich es einfach nur lustig, weil ich halt sowieso keinen Gleichgewichtssinn habe, dann kannst du den auch nicht durcheinander bringen mit so einem Looping. Mhm. Es ist ziemlich witzig, wenn dann alle irgendwie so von der Achterbahn wegtalken und sagen, oh Gott, ist mir schlecht, und du stehst da und freust dich wegen Kind. Und das willst du nicht nochmal erleben? Na, ich hab's ja schon erlebt. Also es kann mir ja keiner wegnehmen. Und du kannst dein Erlebnis sowieso nicht wiederholen, denke ich. Ja doch, wenn du stirbst. Naja, das ist ja aber nur so ein, weiß ich nicht, steh ich auf dem Eiffelturm oder sehe ich bloß ein Foto davon, wie ich auf dem Eiffelturm stehe, weißt du? Und dann stehe ich doch lieber auf dem Eiffelturm. Und ich glaube, das, also Sterben und diese Best-of-Szenerie dann vom inneren Auge nochmal ist eher so wie ein Fotoalbum durchblättern und dann, ja, es kann nett sein, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt. Und ich glaube ja eh, dass diese, also weiß ich nicht, aber vielleicht sind ja diese Filme, die so vom inneren Auge ablaufen am Ende dann auch, du weißt ja nicht, was damit gemacht wird am Ende, ne? Vielleicht werden die irgendwo benutzt von Hollywood oder so, vielleicht gibt's da irgendwelche Aufzeichnungstechniken, von denen wir noch nichts wissen. Und dann kriegst du quasi nicht mal Geld dafür, dass du denen Material lieferst, dass sie senden können. Ja, aber willst du denn, dass sie dafür Geld bekommen? Naja, ich nicht, aber meine Erben vielleicht, also. Ja. Weißt du? Ich meine, wir haben ein Urheberrecht, das gilt bis 70 Jahre nach Tod eines Autors oder einer Autorin oder eines Komponisten, Komponistin. Da kriegen die Erben immer noch Geld dafür. So. Okay. Und bei dem coolen Zeug, das ich so durchaus erlebt habe, würde Steffen, wenn er denn noch da ist, dann schon ein bisschen was kriegen, glaube ich. Also ich glaube, das ist also halt so. Also du glaubst, dass Steffen Geld dafür bekommt, dass du Achterbahn in Paris auf dem Eiffelturm gefahren bist? Na, aber hallo. Ich meine, wie viele Filme davon kennst du, in denen das passiert? Keinen, weil das langweilig ist. Nee. Das ist vielleicht toll, wenn man selber erlebt, aber nicht, wenn man zuguckt. Um mal dein Argument zu bringen. Das ist richtig. Während zum Beispiel mein Leben. Ja, erzähl mal. Ist da schon. Naja, obwohl. Aber so ein bisschen auf der Bühne stehen ausgebuht werden und gejubelt bejubelt zu werden und so. Das ist schon auch toll. Naja, vielleicht ist das ja auch tatsächlich, und wir wissen es bloß nicht, so ein bisschen wie in Matrix, dass das quasi irgendwer uns anzapft, unsere Erlebnisse anzapft und quasi eine, weiß ich nicht, irgendeine Lebensform außerirdischer Natur mit den Emotionen verspeist, mit den Emotionen speist, die wir so durchmachen im Leben. Ah, so eine Art überdimensionale große Spinne, die im Grunde genommen aus den Erlebnissen ihre Energie und Nahrung zieht. Genau. So wie bei Momo, die Zeit, die grauen Herren, genau. Ja. Zeitherren. Ja, diese grauen Herren mit den Zigarren, genau. Ja. Ja, so ein bisschen. Weißt du, also dann sind wir quasi so Lieferanten für, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja. Araneo Granda. Ach komm, das ist doch albern, sowas gibt's doch gar nicht. Solche großen Spinnen, die so heißen, ich bitte dich. Gibt's doch gar nicht, das war doch der Slogan von der Expo in Hannover. Und von Bielefeld. Was ist denn Bielefeld? Es gab bei der Sesamstraße, gab's einen Herrn von Bielefeld oder so ähnlich. Und der hat einen eigenen Slogan gehabt? Ja. Ist ja verrückt. Wie hieß denn der? Blödefeld? Nee, Bielefeld. Bielefeld? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Schade, dass uns niemand zuhört, sonst könnt ihr es jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, aber es hört ja niemand zu. Ja. Ist ja, wie sollte denn jetzt hier jemand zuhören? Ja, so ein privates Gespräch belauschen. Wie pervers ist das denn? Ich bitte dich, während Leute quasi kurz vorm Einschlafen sind. Wer macht denn sowas? Nee, das wäre ja unhöflich. Oh. Nee. Weiß eigentlich Steffen, dass wir jetzt gerade zusammen im Bett liegen? Ja, klar. Na gut. Deswegen muss er doch auf der Couch schlafen. Ach so. Also, das heißt, du möchtest, dass alle Menschen schlafen und dann sterben. Also ich würde es den Menschen gönnen, dass sie dann irgendwie nicht in einer Feuersbrunst sterben oder mit Schmerzen oder sowas. Und da würde ich sagen, ja, dann können wir jetzt mal so das Experiment Mensch beenden. So, und vorzugsweise ist das so ein Virus, der gleichzeitig dazu führt, dass so die verwesenden Körper von uns den ganzen Rotz mitnehmen, den wir so produziert haben und der so schlecht abbaubar ist. Weißt du? Ich glaube einfach, dass irgendwann die Atmosphäre verschwindet oder zu dünn wird und im Grunde genommen keiner mehr überlebt. Es klingt wahrscheinlich, ja, aber es wäre schon heftig, weil dann kriegst du ja keine Luft mehr und erstickst so langsam. Nee, das passiert ja entweder langsam oder ganz schnell. Klar, die Leute werden erst dicken alle, aber. Du meinst, die Leute werden erst müde und gähnen ganz oft, weil das Gehirn sagt, da ist zu wenig Sauerstoff in der Atmosphäre. Ja. Genau. Aber wie merkst du das dann, wenn du. Wenn du schläfst, merkst du es nicht. Naja, aber wie würden wir jetzt merken, ob wir einfach nur müde sind und gähnen oder ob schon die Atmosphäre dünn wird? Naja, es heißt halt dann, die Luft wird dünn. Gibt's ja diesen Spruch. Ja, das stimmt. Dann sind wir vielleicht gar nicht müde, sondern haben bloß zu wenig Sauerstoff. Weil die Atmosphäre sich auflöst. Und dann das ist kann das man ja messen, das ist ja Quatsch. Naja, aber hast du so ein Messgerät zu Hause? Das sind doch wieder so wissenschaftliche Dinge, die denn irgendwie nur in besonderen Forschungsstationen rumstehen. Wahrscheinlich gleich neben den Sauerstoffmasken. Ja, ah, die Nachbarn bumpen schon wieder. Oh, furchtbar. Ja. Das machen unsere hier auch. Oh, Herrn. Wir sind doch in einem Bett. Naja, aber wir haben ja doch. Das stimmt. Ja. Kannst du jetzt wäre das ja eine Verschwörungstheorie, wenn das jemand behaupten würde, dass wir in zwei unterschiedlichen Zimmern so tun, als würden wir nur nebeneinander liegen und irgendwie in einem jeder sitzt am Schreibtisch oder so. Ja, aber wie sollte sowas denn technisch gehen? Ist ja total an den Haaren herbeigezogen. Ja. Ich meine, da müsste es ja irgendeine Möglichkeit geben, sowas über, weiß ich nicht, Telefonleitungen oder sowas aufzuzeichnen. Und das hat der Nostradamus nicht vorhergesagt. Nee, eben. Das aber das wäre der unser Weltuntergang. Nee, eben. Wollte gerade sagen, das wäre der Beweis, dass das Internet nicht der Weltuntergang ist oder der Grund für den Weltuntergang. Ja. Naja. Gut. Na gut. Geh du mal schlafen, ich geh noch mal zum Kühlschrank. Du weißt aber schon, dass die Schoki alle ist, oder? Fuck. Das, Nutella? Ja, ich glaube, da ist noch was da. Ja, dann nehme ich die. Und reib mich mit ein. Schlaf gut. Du auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?